Praktisch seit es unsere Spezies gibt, hat sie die Erde geprägt. Und wenn man das Schwergewicht nur auf die postindustrielle Zeit legt, übersieht man eine lange Geschichte der Beziehung zwischen Mensch und Natur. Wenn wir archäologische, historische und paläoökologische Sichtweisen einbeziehen, können wir nach möglichen früheren Wurzeln einer Epoche des Anthropozäns suchen. Von der zunehmenden Verfeuerung fossiler Brennstoffe im Gefolge der industriellen Revolution des späten 18. und 19. Jahrhunderts bis zurück zu den Anfängen der Landwirtschaft vor vielen Jahrtausenden. Aber wir können auch über die verzweifelte Suche nach einer einzigen offiziellen Epoche hinausgehen und den geologischen Zeitmaßstab beiseite lassen. Wenn wir Anthropozän als Rahmenbegriff benutzen, können wir den weiten Bogen der menschlichen Einflüsse auf die Umwelt ebenso untersuchen, wie die dynamischen und oftmals unausgewogenen Auswirkungen der Menschen auf die Systeme der Erde, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Dafür sind vielleicht gerade die tropischen Wälder das ideale Umfeld. Aus unseren Betrachtungen zu ihren Ursprüngen in Kapitel 1 wissen wir, dass tropische Wälder seit ihrer Entstehung vor rund 300 Millionen Jahren ein entscheidender Teil der globalen Dynamik waren. Die ersten pflanzlichen Lebensformen sorgten mit ihrer Tätigkeit erst für eine Atmosphäre, in der Lebewesen an Land atmen konnten. Sie regulierten die Temperaturverteilung und bestimmten mit darüber, wo und wie viel Niederschlag in einem bestimmten Gebiet fiel. Ihre Wurzeln stabilisierten die Erdoberfläche und schufen Böden. Sie beherbergten einige frühe, komplexe Ökosysteme, die den Planeten bewohnbar machten und prägten einige der am meisten bestaunten Phasen in der Evolution des Lebens. Und bis heute sind sie vielleicht die bedeutsamsten Lebensräume im Mittelpunkt der aus dem Anthropozän erwachsenden Veränderungen, die sich in der Welt des 21. Jahrhunderts um uns herum ereignen. Schließlich können selbst lokale und regionale, von Menschen hervorgerufene Veränderungen in solchen Umgebungen zusammen globale Auswirkungen haben. Welchen besseren Ort als die tropischen Wälder könnte es also geben, wenn wir nach den Ursprüngen der Wechselbeziehungen zwischen dem Menschen und den Systemen der Erde suchen? Wir werden uns jetzt den neuesten ökologischen und geowissenschaftlichen Befunden zuwenden, wonach die tropischen Wälder auch heute wichtige ökologische Grundsteine der verschiedensten globalen Systeme sind. Sie sind die Heimat der vielfältigsten Pflanzen- und Tiergesellschaften unseres Planeten und schützen sie vor natürlichen Gefahren. Sie haben eine Schlüsselfunktion für die regionalen und globalen Niederschläge. Sie wachen über die Böden ganzer Einzugsgebiete von Flüssen und Strömen und sie stehen im Austausch mit der Atmosphäre. Vor dem archäologischen und historischen Hintergrund, den wir bisher kennengelernt haben, werden wir dann der Frage nachgehen, wie sich die Wechselbeziehungen zwischen den menschlichen Gesellschaften und den tropischen Wäldern verändert haben und welches Ausmaß die Folgen unter Umständen erreichen können. Wir werden untersuchen, wie die Verbreitung von Wasserbüffeln und Reis in den Tropen vor 6.000 bis 3.000 Jahren schon zu spürbaren Treibhausgasemissionen geführt haben könnten, welchen Einfluss der Siegeszug der Landwirtschaft und die damit verbundene Abholzung tropischer Wälder in Afrika auf die Bodenerosion in einzelnen Regionen und dem ganzen Kontinent gehabt haben könnte und wie der Mord und die Krankheiten, durch die die indigene Bevölkerung in ganz Amerika nach dem ersten Kontakt mit Europäern enorm dezimiert wurden, die Wälder in so großem Umfang nachwachsen ließen, dass sich der CO2-Gehalt der Atmosphäre veränderte.